RTL aktuell das Wetter. Und das ist die meiste Zeit bedeckt oder trüb. Heute Morgen auch noch stellenweise neblig. Seien Sie vorsichtig, es ist sehr glatt draußen. Zilli kann ein Lied davon singen. Ist aus dem Auto gestiegen, direkt hingefallen. Also Achtung. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad. Immer wieder muss mit Regen gerechnet werden. Und die aktuellen Werte von heute früh. Luxemburg minus 2 und Nieselregen. Düsseldorf 4. Nebelregen. Saarbrücken minus 1 Grad. Nebel mit Reif. Überall was anderes, wie nett. RTL Verkehrsservice. Ich kann das von Stefan nur bestätigen aus dem Wetterbericht. Überall herrscht Glatteis, also fahren Sie vorsichtig auf der A4 Köln Richtung Olpe. Zwischen Gummersbach-Wiehl und Reichshof-Eckenhang haben sich bereits einige Unfälle ereignet. Und im Saarland kommt noch hinzu, teilweise Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern, das den Verkehr behindert. Jetzt Schlagzeilen mit Friede Gutmann. Golfkrieg, Angriff auf Saudi-Arabien abgewehrt, Washington bangt um die Kriegsgefangenen. Hessenwahl, Rot-Grün übernimmt die Macht in Wiesbaden, Union macht Golfkrieg für Schlappe verantwortlich. Lettland, 5 Tote beim Sturm auf Innenministerium, Sondereinheiten sind inzwischen wieder abgerückt. Mehr dazu in den Themen um 7 Uhr. RTL Klatsch. Mit, schon wieder mit Ines Lang. Und Christoph Lemmer. Königin Elisabeth ging mit ihrer lebensfrohen Schwiegertochter Fergie hart ins Gericht, anstatt sich um die verängstigten Frauen der britischen Soldaten am Golf zu kümmern, amüsierte sich Herzogin Sarah mit Töchterchen Beatrice in Klosters im Schnee. Die Queen hielt ihrer Schwiegertochter eine gehörige Standpauke. So hatte Fergie ihre königliche Schwiegermutter noch nie erlebt. Brav kehrte sie dann aus den Skiferien nach London zurück. Alain Delon ist der Traum aller Französinnen. Der Herzensbrecher ist für die meisten seiner weiblichen Landsleute noch immer eine Sünde wert. Jede vierte Frau zwischen 20 und 50 möchte gern einmal von dem Filmstar mit den strahlend blauen Augen verführt werden. Oh, beneidenswert. Hitröhre Jennifer Rush gibt unumwunden zu. Ich liebe Geld. Schließlich regiert Geld die Welt und macht das Leben um vieles angenehmer, sagt sie. Doch dafür zahlst du einen hohen Preis. Man hat kaum echte Freunde, denn alle reden dir nur nach dem Mund, wenn du Erfolg hast. Natascha Kinskis Neuer ist ein römischer Graf. Obwohl noch mit dem Filmproduzent Ibrahim Musa verheiratet, zeigt sie sich mit ihrem Blaublut händchenhaltend in aller Öffentlichkeit und verkündet: Ich mag Romolo furchtbar gern. Trotzdem kommt für mich keine Scheidung in Frage. Die Kinder Aljoscha und Sonja brauchen ihren Vater. Der Tiger, Tom Jones, hat wieder zugeschlagen. In Las Vegas verliebte er sich jetzt in die hübsche 21-jährige Studentin Cindy. Und für die ließ er sich sogar liften und Ehefrau Linda sitzt in Wales und tobt. Es gibt ja auch relativ viel Aufzüge in Las Vegas, da kann man sich schon mal liften lassen. Ja. RTL Klatsch, ein Service der Zeitschrift. The Soul Man, Hey Brother, es ist 6 Uhr und 36. Stefan auf die Rosti. Vor sieben, es ist Sonne, Mars und Sterne, hören alle wieder gerne. Toller Reim, huh? Aber es hat was mit dem Horoskop zu tun, hören Sie selbst. Das RTL Tageshoroskop. Understand that everything you need and can expect from me. I bring it to you. tricks. Investigating the moves and the licks. I'm here to help you any way that I can. Put your money and your trust in the Invisible Man. Eine ausländische Delegation empfing, als der Überfall begann, sich aber in Sicherheit bringen konnte. Rambo in Riga. Eine spannende Geschichte, wenn sie nicht 4 Menschenleben gekostet hätte und als Vorwand dienen könnte, gegen die Lettische Republik vorzugehen. Aus Moskau, Lisbeth Mosek. Und ob es dabei bleibt, ist fraglich, denn der lettische Außenminister Janis Jurkans befürchtet eine Ausweitung der gewaltsamen Auseinandersetzungen von Sonntagabend in Riga. Jurkans ist seit mehreren Tagen in Stockholm und er sagte heute früh, heute Nacht, also in der kommenden Nacht, könne es erneut ein Blutbad in Riga geben. Zu den Schießereien von gestern Abend erklärte Jurkans, sie seien von Moskau gesteuert und Teil des Versuchs, die alte Diktatur wiederherzustellen. Jurkans hatte Riga letzte Woche verlassen, um im Fall eines sowjetischen Militärputsches in seiner Heimat von Stockholm aus eine Exilregierung zu bilden. General de Luxembourg taut die starren Fronten auf. Eröffnen Sie in Luxemburg Ihr persönliches D-Mark-Sparkonto. Ohne Mindesteinlage, ohne Kündigungsfrist, ohne Wechselgebühren, aber mit 5% Zinsen bei freier Verfügbarkeit. Verehrte Hörer, mein nächster Bericht kommt direkt aus Luxemburg. 9:07, damit ist es eröffnet. Unser RTL-Wunschtelefon. Rufen Sie uns jetzt an, wenn Sie einen Musikwunsch haben. 00352 13 31. Wir rufen Sie noch im Laufe des Tages zurück. Das heißt, sogar in der nächsten halben Stunde zeichnen Ihren Wunsch auf und vielleicht können Sie sich schon morgen bei uns hören. Die Stadt liegt da in ihrem nackten Licht. Die Nacht spuckt ihre Jäger aus. Desperados schauen hinter mir her. Kalte Blicke unter die Haut. Il mio corpo esalta la femminilità. Preziosa complicità. È una luce nel buio. I nostri torpedo fermano qua. E pare senti sono un foglio sono un tabù e così di notte non riesci tu. Io sono da dunkler cherubin e mi sfinge in schwarzen Kleid. Sechs Minuten vor sieben, RTL, guten Morgen Deutschland. Viele haben es nicht gemacht, einige doch und ein Ergebnis gibt es auch, nämlich gestern gewählt und angesprochen ist das Wahlergebnis. Was war los in Hessen? Machtwechsel wird es in Hessen geben, die christlich-liberale Koalition hat es nicht geschafft. Stattdessen wird es wahrscheinlich rot-grün werden. 40,8% hat die SPD bekommen, 40,2% die CDU, 8,8% die Grünen und 7,4% die FDP. 7 Uhr die Themen am Morgen mit Friede Gutmann. Golfkrieg, Angriff auf Saudi-Arabien abgewehrt. Lettland, 5 Tote beim Sturm auf Innenministerium. Und Hessenwahl, Rot-Grün übernimmt die Macht in Wiesbaden. Der Irak hat in der vergangenen Nacht Saudi-Arabien ins Visier genommen. In 2 Angriffswellen wurden Raketen abgefeuert, nicht nur auf den Militärstützpunkt Bahrain, sondern erstmals auch auf die Hauptstadt Riad. In Lettland hat die Gewalt einen neuen Höhepunkt erreicht. Moskauer Sondertruppen haben gestern Abend das lettische Innenministerium in Riga gestürmt. Machtwechsel in Hessen. Rot-Grün sitzt wieder an den Schaltstellen in Wiesbaden. Die Sitzverteilung im Landtag von 1987 hat sich einfach umgedreht. Die rot-grüne Koalition besetzt nun 56, die christlich-liberale Koalition nur noch 54 Sitze. Damit geht die Amtszeit von Ministerpräsident Wallmann zu Ende. Der neue jemand an der Spitze in Hessen heißt Hans Eichel. Er ist Oberbürgermeister von Kassel. Und wir kommen nun zum Sport. Benno Weber mit einer Zusammenfassung. An der Spitze der Eishockey-Bundesliga bleibt es weiterhin ganz eng. Die Düsseldorfer EG schlug den EAC Freiburg gestern Abend mit 10:3 und hält damit direkt Kontakt zum Spitzenreiter Kölner EC, der sich bereits am Sonntagnachmittag mit 7:4 gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt hatte. Die Kölner führen nach 37 Runden mit 56:18 Punkten. Die DEG hat 55:19 Zähler auf ihrem Konto. Ein weiteres Ergebnis von gestern Abend: EC aus München, Mannheimer EAC 6:3. Fußball: bei den Hallenturnieren am Wochenende wurden die letzten Punkte für das Masters-Turnier vergeben, das am nächsten Samstag und Sonntag in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen wird und dessen achter Teilnehmerfeld nun komplett ist. Es treten an Borussia Dortmund als Veranstalter und Titelverteidiger, der deutsche Meister Bayern München, der Pokalsieger 1. FC Kaiserslautern, Vizemeister 1. FC Köln. Qualifiziert hatten sich VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach, sowie zuletzt auch noch Werder Bremen und Nordost-Oberligist 1. FC Magdeburg. Bei den Tennis Australian Open in Melbourne müssen Anke Huber, Steffi Graf und Boris Becker erst morgen zu ihren Einzeln ran. Der Schwede Mats Wilander ist soeben nach einer 5-Satz-Niederlage gegen Jaime Isaga aus Peru ausgeschieden und das war's vom Sport. Das waren auch die Themen am Morgen. Es ist 7 Uhr und 6,5 Minuten. Das Wetter: zurzeit nieselt in Luxemburg, auch in den übrigen Regionen kann heute Regen fallen. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad heute Vormittag. Dabei bleibt es schwachwindig und in den nächsten Stunden auch noch leicht neblig. Am Nachmittag Regen und Werte um 6 Grad. RTL Verkehrsservice. A2, A3 von Dortmund in Richtung Köln oder Venlo zwischen Oberhausen-Sterkrade Nord und Oberhausen-Holten. 2 Kilometer zäh fließender Verkehr. A4 von Aachen in Richtung Köln zwischen Karpenbuhr und Kreuzkerpen. 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. A4 Köln in Richtung Olpe zwischen Gummersbach-Wiel und Reichshof-Eckenhagen. Gefahr durch Eisklette auf der Fahrbahn. Das gleiche gilt für den gesamten Oberbergischen Kreis. Und das Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein. Überfrierende Nässe macht die Straßen zur regelrechten Eisbahn. Die Streudienste sind jedoch bereits im Einsatz. In Siegen-Wittgenstein zusätzlich noch Nieselregen. Es haben sich auch bereits mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Bitte fahren Sie vorsichtig. 11 Minuten nach 7 ist es RTL und Guten Morgen Deutschland mit der zweiten Stunde und einer neuen Meldung. Das neueste anregende Aphrodisiakum heißt Gusto. Er besteht aus einem Ginsengkonzentrat mit sibirischen und koreanischen Wurzeln und einer chinesischen Kräutermischung und soll wahnsinnige Wirkung haben. Es schmeckt übrigens wie eine Mischung aus Bier und Champagner. Zilli hat's probiert. Zilli, wie hat's dir geschmeckt? Offensichtlich ganz gut. Und Wirkung scheint es ja auch zu haben demnach, ne? Träume in der Hand. Ein Mädchen tanzt allein mit dem Schatten an der Wand. Und ein alter Mann steht an der Bar und trinkt sich im Spiegel zu. Eine Dame schminkt die Lippen nach. So fest, bis es in der Hand zerbricht. Die Sehnsucht tropft durch ihre Finger und sie merkt es nicht. RTL, guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer und Stefan Ofirowski. Der Krieg am Golf und die letzten Fakten von Christoph. Der Irak wehrt sich stärker als erwartet. Letzte Nacht gab es mehrere Angriffe auf die wichtigste amerikanische Luftwaffenbasis im saudi-arabischen Dahran und die saudische Hauptstadt Riyadh. Eine der irakischen Scud-Raketen stürzte ins Meer, die anderen 9 wurden abgeschossen. Dafür setzten die Amerikaner 35 Patriot-Flugabwehrraketen ein. Auch das Scheichtum Bahrain löste vorübergehend Luftalarm aus. Die Zahl der Toten oder vermissten Soldaten hat sich inzwischen erhöht. Die Amerikaner zählen jetzt 12 Armeeangehörige, deren Schicksal unbekannt ist, offiziell jedenfalls. Irak droht jetzt damit, Kriegsgefangene nicht entsprechend der Genfer Konvention zu behandeln. Das irakische Fernsehen zeigte Bilder von 7 Gefangenen, die Blutergüsse im Gesicht gehabt haben sollen. 2 andere Gefangene wurden vor dem Objektiv einer irakischen Fernsehkamera gefesselt und mit verbundenen Augen durch Bagdad getrieben. Der irakische Botschafter in Frankreich, Abdul Razak El-Hashimi, erklärte, die Gefangenen könnten erst dann auf Behandlung nach der Genfer Konvention hoffen, wenn ihre Regierungen die Gefangennahme offiziell bestätigten. Die Konvention verbietet kriegführenden Regierungen zum Beispiel, Gefangene der Gegenseite zu foltern. Die USA hat darum scharf protestiert und dem irakischen Botschafter in Washington eine Protestnote übergeben. Der Krieg am Golf ohne die Deutschen. Die Bundesrepublik darf nicht mitkämpfen, selbst wenn sie wollte. Das steht im Grundgesetz. Weil Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs militärisch schwach bleiben sollte und auch wollte. Bundeswehrsoldaten dürfen nur dann kämpfen, wenn ein NATO-Land direkt angegriffen wird. Das könnte in der Türkei vielleicht passieren und dann könnte es sein, dass auch Deutsche mitkämpfen müssten. Halten Sie die Gründe, aus denen Deutschland sich allein auf die Verteidigung seiner NATO-Verbündeten beschränkt, heute noch für zeitgemäß oder sind Sie dafür, das Grundgesetz zu ändern? Die Politiker sind im Moment noch dagegen, aber wie ist Ihre Meinung? 00352 13 31. Sagen Sie uns Ihre Meinung zu dem Thema. 90352 13 31, jetzt anrufen. Beim Fiat-Händler. 7.24 Uhr rufen Sie uns weiterhin an. Sind Sie dafür, dass man das Grundgesetz ändert? Soll die Bundesrepublik sich beteiligen am Golfkrieg? Ja oder nein? 00352 1331. Sie können jetzt noch anrufen bei uns. RTL Verkehrsservice. A4 von Olpe in Richtung Köln zwischen Overath, Untereschenbach und Refrath, 10 Kilometer Stau. A46 von Heinsberg in Richtung Neuss zwischen Grevenbruch und Neuss-West, 6 Kilometer zähfließender Verkehr. A46 von Wuppertal in Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen, 3 Kilometer zähfließender Verkehr. A52 von Essen in Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen-Tiefenbruch und dem Ausbauende Mörsbruch. Tja, da versagte leider der Ticker, da fehlt das entsprechende Ende, aber ich hoffe... Mörsenbruch heißt das, glaube ich. Mörsenbruch heißt das, ja, und genau. Das Ei dahinter... Was das Ei? Ja, da steht dann nur noch Ei dahinter. Okay, Mörsenbräuch, ich glaube es dir. Auf jeden Fall 5 Kilometer zähfließender Verkehr. Ich hoffe, Sie kommen da nicht hin, sonst werden Sie entdecken, was da gemeint ist. Und die A52 von Essen in Richtung Düsseldorf zwischen Essen-Harzopf und Kreuz-Breitscheid. 3 Kilometer zähfließender Verkehr durch einen Unfall. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt trotzdem. Und achten Sie auf das Ei, da kann man auch drauf ausrutschen. Ne? Genau, und jetzt Klatsch mit Ines Lang. Roger Moore, der ehemalige James-Bond-Star, dreht einen neuen Film. Darin spielt er einen Skiläufer, der seinen eigenen Tod inszeniert, um seine Geldprobleme zu lösen. Roger Moore hat aber Schwierigkeiten mit dem Sterben. Er sagte, es ist so lange her, dass ich in einem Film gestorben bin, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man so etwas macht. Aber ich denke, ich muss einfach schauspielern. Mick Jagger, der Rolling Stone, der gerade seine langjährige Freundin Jerry Hall geheiratet hat, wurde unlängst mit einer anderen Frau gesehen. Die Unbekannte wurde als Sabrina Guinness identifiziert. Weder sie noch Mick waren begeistert, als sie sich entdeckt wussten. Kein Wunder, Jerry Hall ist schließlich ziemlich groß und nicht gerade als ein zartes, verzeihendes Wesen bekannt. Meryl Streep, die Schauspielerin, verbrachte 3 Monate bei anonymen Alkoholikern und Tablettensüchtigen. Natürlich nur als Vorbereitung zu ihrem neuen Film über das Leben von Carrie Fisher. Nach den Dreharbeiten sagte Meryl Streep, der härteste Teil beim Filmen von Grüße aus Hollywood war nicht die Begegnung mit diesen Leuten, sondern der Teil, als ich singen musste. Das erschreckte mich mehr als die Drogen. Das war RTL Aktuell. Es ist 7.35 Uhr. Always hope. 7.42 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer und Stefan Nowirowski. Der Irak hat angedroht, die Genfer Konvention zu missachten, wenn die Alliierten nicht die genaue Anzahl der Kriegsgefangenen bekannt gibt. Christoph, was gibt's dazu Neues? Naja, es gibt natürlich Gefangene, die der Irak gemacht hat. Wie viele genau, das weiß keiner so richtig, weil keiner die richtigen Zahlen offensichtlich sagt. Und es ist ja guter Brauch, wenn zwei Länder oder wenn zwei Parteien Krieg führen, dass jeder die Verluste der anderen Seite möglichst hochschreibt, natürlich auch die Zahl der Gefangenen. Und diejenigen, die Gefangene gemacht haben oder Verluste erlitten haben, versuchen die möglichst niedrig darzustellen. Also es ist ein bisschen noch ein Propagandakrieg. Und Irak möchte offensichtlich die Alliierten dazu zwingen, höhere Zahlen für Gefangene bekannt zu geben, als sie das bisher getan haben. Amerika zum Beispiel sagt heute, der letzte Stand, 12 vermisste Soldaten habe es gegeben, ob tot oder gefangen, wurde nicht dazu gesagt. 12 Namen wurden jedenfalls bekannt gegeben. Und Irak steht auf dem Standpunkt, es seien sehr viel mehr. Und alle Gefangenen, die nicht auf den offiziellen Listen stehen würden, nicht nach den Vorschriften der Genfer Konvention behandelt werden. Die Genfer Konvention regelt, dass Soldaten zum Beispiel nicht gefoltert werden dürfen. Die Genfer Konvention wird so ein bisschen als der letzte Rest Gesetz und Recht in Kriegszeiten angesehen. Und fast alle Länder der Welt, auch der Irak, haben sie unterzeichnet. Also Irak möchte offensichtlich die anderen dazu zwingen, höhere Zahlen zuzugeben, als entweder tatsächlich vorliegen oder als es dem Irak jedenfalls im Augenblick passt. Die ersten Reaktionen gibt es auch dazu. Frankreich hat nicht nur formal protestiert, so wie das die Vereinigten Staaten und Großbritannien getan haben. Frankreich hat bereits 13 Angehörige der irakischen Botschaft in Paris des Landes verwiesen. Nach Angaben aus verschiedenen Quellen sollen sie das Land heute noch verlassen. Mit einer offiziellen Bestätigung des Außenministeriums wird aber erst nach ihrer Abreise gerechnet. Frankreich gehört auch zu den Ländern, die einen Gefangenen haben, der gestern im irakischen Fernsehen gezeigt wurde. Einige davon sollen ja auch blaue Flecken im Gesicht gehabt haben, möglicherweise Spuren von Schlägen, um gleich zu dokumentieren, wie die Genfer Konvention missachtet werden könnte. Die anderen Soldaten sollen Amerikaner, Briten, ein Italiener und ein Saudi-Arabier sein. Also, wie es ganz genau weitergehen wird, kann man schwer sagen im Augenblick. Und ich denke, wir werden möglicherweise mit einem Fachmann noch Näheres dazu bereden, nämlich mit einem Mann vom Deutschen Roten Kreuz. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist ja auch zuständig dafür, zu überwachen, dass die Genfer Konvention eingehalten wird. Die Betreuung von Kriegsgefangenen ist eine der wichtigsten Aufgaben, die das Rote Kreuz in Kriegszeiten hat. 8 Uhr, guten Morgen, die Nachrichten mit Friede Gutmann. Washington sorgt sich um seine Kriegsgefangenen. Gestern wurden 7 abgeschossene Piloten der Alliierten im irakischen Fernsehen vorgeführt. Sie zeigten deutlich Spuren von Misshandlungen im Gesicht. Die USA haben scharf gegen die mutmaßliche Misshandlung protestiert. Frankreich hat aus Protest 13 Angehörige der irakischen Botschaft in Paris des Landes verwiesen. Die alliierten Streitkräfte wollen den Irak nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden in die Zange nehmen. Bodentruppen sind bereits in Richtung Kuwait vorgedrungen. Wann die Offensive in der Wüste beginnen soll, bleibt geheim. In der vergangenen Nacht hat die amerikanische Luftwaffe 2 Raketenangriffe auf Saudi-Arabien abgewehrt. Erstmals wurden auch neue Präzisionsraketen namens SLAM von U-Booten aus abgefeuert. Bonn soll für den Militäreinsatz am Golf mehr zahlen. Washington hält den Finanzbeitrag der Bundesregierung für unzureichend. Auf dem G7-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Washington will der amerikanische Schatzmeister Brady seinem deutschen Kollegen Weigel die Forderungen nahebringen. Bisher hatte sich Bonn mit 3,3 Milliarden Mark engagiert. Auch heute gehen die Demonstrationen gegen den Golfkrieg weiter. In Berlin blockierten etwa 400 Menschen die Einfahrt zu den Berliner Siemens-Werken. Die Demonstranten warfen dem Konzern eine Verwicklung in den Golfkrieg vor. Die Polizei musste den Beschäftigten einen Weg durch die Menge bahnen. In Lettland droht die Gewalt zu eskalieren. Gestern Abend hatten Moskauer Sondertruppen das lettische Innenministerium in Riga gestürmt. Dabei kamen 5 Menschen ums Leben, 9 weitere wurden schwer verletzt. Lettlands Außenminister Jurkans befürchtet ein neues Blutbad in der kommenden Nacht. Die Schießereien vom Vorabend bezeichnete er als Versuch, die alte Diktatur wiederherzustellen. Machtwechsel in Hessen. Bei den Landtagswahlen gingen Sozialdemokraten und Grüne als Sieger hervor. Zusammen erreichten sie eine hauchdünne Mehrheit von 56 zu 54 Sitzen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis entfielen auf die SPD 40,8%, auf die CDU 40,2%, die Grünen erreichten 8,8% und die Liberalen 7,4%. Das waren die Nachrichten. Es ist 8 Uhr und 2,5 Minuten. Das Wetter. Eine Warmfront zwischen Nordsee und Norddeutschland zieht langsam nach Südosten. Die Temperaturen klettern nach oben. Es wird heute zwischen 3 und 6 Grad. Besonders am Morgen und gegen Abend muss mit Nebel gerechnet werden, sonst bleibt es den Tag über bedeckt und trüb. Stellenweise Glatteis durch überfrierende Nässe. Guten Morgen, Deutschland! Gleich 13 Minuten nach 8 RTL Guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer und Stefan Ofirowski. Wir hatten Sie gefragt, sollte das Grundgesetz geändert werden, sollen deutsche Soldaten sich beteiligen am Golfkrieg, ja oder nein? Parallel dazu gibt es auch noch eine andere Umfrage, Christoph. Und die haben die Wicker-Institute gemacht. Sie haben zwei Fragen gestellt. Die erste Frage heißt, sind Sie damit einverstanden, dass ein Waffeneinsatz gegen den Irak am Golf passiert? Und mehr als 80%, ganz genau 81,4 aller befragten Deutschen haben gesagt, ja, sie finden das richtig. 1781 in 216 Orten der Bundesrepublik sind gefragt worden. Und die zweite Frage, die hieß dann eben genau die, die wir auch Ihnen gestellt haben, sollten sich Deutsche daran beteiligen. Jetzt hören wir erstmal, was Sie dazu gesagt haben. Die jemals das Grund Grundgesetz gemacht haben. Die haben sich ja auch ihre Gedanken dabei gemacht. Ich finde das ja ganz schlimm, wenn das Grundgesetz durchkommen würde. Ich habe selbst einen Sohn bei der Bundeswehr. Und wie es uns zumute ist, Sie können sich ja vorstellen, wenn das alles geändert ist. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, so die Jungen sind mein Alter habe. Und die sollen erstmal gucken, die Politiker, wenn sie selbst ein Kind dabei hätte, wie schlimm das ist. Wenn das so weit kommen würde, dass die da zu fronten müssen oder sonst wo. Und ich finde es sehr schrecklich alles. Jeder Krieg ist ein Verbrechen, weil es immer die Falschen trifft. Und ich möchte alle Mütter aufrufen, sagt nein. Ich habe den letzten Krieg aus eigener Kenntnis als Kriegsschwester erlebt. Und das Grauen ist mir so gegenwärtig, ich kann alle Mütter und alle Frauen sagen, nein zum Krieg und Änderung zum Grundgesetz. Ich bin also schon dafür, dass das Grundgesetz geändert werden sollte. Und zwar, wenn man sich überlegt, die Bundesrepublik oder beziehungsweise Deutschland hat sich innerhalb des letzten halben Jahres oder innerhalb des letzten Jahres auf die Solidarität der ganzen Welt berufen und hat sie auch bekommen. Und wenn Solidarität von Deutschland gefordert wird, dass man sich dann zurückzieht, das ist dann auch so eine Gewissensfrage. Für diesen Konflikt gilt das zwar noch nicht, aber ich finde also schon, dass man sich da Gedanken machen sollte, ob man nicht jetzt auch im Hinblick auf die Wiedervereinigung sich einer anderen Rolle bewusst werden sollte, die auch mittlerweile von Deutschland erwartet wird. Das war nur eine kleine Auswahl aus der Fülle der Anrufe, die uns bekommen haben. Unsere Telefonräte sind richtig heiß geglüht. Es haben noch sehr viel mehr angerufen und die Meinungen waren ähnlich. Die allermeisten waren dagegen, dass Deutschland direkt mitmacht und das ist durchaus repräsentativ. Wickert-Institute haben gezählt, 74,9% der Deutschen lehnen eine direkte Beteiligung Deutschlands an dem Konflikt am Golf ab. 20,7% nur sagen, dass sich die Bundesrepublik selbst dort engagieren soll, so wie Italien oder Frankreich. Thank you. sie ein Kind der Sterne. Sie war voller Scham, lachte auf meinen Knien, weinte in meinem Arm. Sie rief laut meinen Namen, zog mir an den Haaren. Ihre Blicke waren albern, ihre Blicke waren warm. Sie war ein Kind der Sterne, geradeaus und frei. Und die Welt auf ihren Schultern war kinderleicht. Guten Morgen Deutschland, 8:28 Uhr. Die deutschen Kampfflugzeuge in der Türkei dürfen nicht mehr in die Luft gehen. Auch Übungsflüge mit den 18 Alpha Jets hat das Bundesverteidigungsministerium untersagt. Begründung? Befürchtungen, Irak könnte das als Provokation auffassen und angreifen. Angegriffen hat Irak letzte Nacht Saudi-Arabien und zwar heftiger als sonst in diesem Krieg. 10 Scud-Raketen auf den Luftwaffenstützpunkt Dharan und die Hauptstadt Riad. Alle Raketen seien von Patriot-Raketen wiederum abgefangen worden, meldet die US-Armee. Allerdings gab es Explosionen und Zerstörungen in Riad. Und erschrecken darüber, dass Irak noch immer in der Lage ist, trotz der massiven Luftangriffe der Alliierten derart heftig anzugreifen. It's late, it's late, we gotta get on home. It's late. We've been gone too long, too bad. We should have checked our time, can't phone. We done spent every dime, it's late. We're about to run out of gas, it's late. We gotta get home fast, can't speed. We're in a slowdown zone, oh, baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could have left home at 8:45, would have had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. Hope this won't be our last day. Look up, is that the moon we see? Can't be. Looks like the sun to me. Yeah, it's late. It's late. I hate to face you, Daddy. Too bad. I know he's gonna be mad. It's late. We gotta get on home. It's late. We've been gone too long. It's late, we're about to run out of gas. It's late, it's late. We gotta get home fast, can't speed. We're in a slowdown zone, baby. baby, look at that clock. Why can't it be wrong? If we could have left home at a quarter to nine, would have had fun and plenty of time. We got started just a little bit late. Hope this won't be our last day. Look up, is that the moon we see? Can't be. Looks like the sun to me. Yeah, it's late. It's late. I hate to face you, Daddy. Too bad. I know he's gonna be mad. It's late. It's late. Und wie spät es genau ist, sage ich Ihnen jetzt, nämlich 8.39 Uhr. RTL Guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer. Und Stefan Ofirowski. Zunächst sind 4 Tote gemeldet worden, jetzt sind es mittlerweile schon 5 geworden und 9 Verletzte gibt es. Die Sowjetarmee und lettische Milizen lieferten sich eine schwere Schießerei. Das Innenministerium in Riga wurde gestürmt und erst vor wenigen Stunden wieder geräumt. Nach Litauen hat es jetzt Lettland erwischt, den zweiten der 3 baltischen Ostseestaaten, die alle weg wollen. Von Moskau. Und fraglich ist, ob es friedlich bleibt in Lettland. Der lettische Außenminister Janis Jurkans befürchtet eine Ausweitung der gewaltsamen Auseinandersetzungen von gestern Abend in Riga. Jurkans hält sich seit einigen Tagen in Stockholm auf und er sagte heute früh, heute Nacht, also kommende Nacht, könnte es in Riga ein Blutbad geben. Zu den Schießereien gestern Abend erklärte Jurkans, sie seien von Moskau gesteuert und Teil des Versuchs, die alte Diktatur wiederherzustellen. Jurkans hatte Riga letzte Woche verlassen, um im Falle eines sowjetischen Militärputsches in seiner Heimat von Stockholm aus eine Exilregierung zu bilden. Oh, yeah, the boy can be. RTL Guten Morgen Deutschland. Ist gleich 10 Minuten vor 9. Was gibt's gleich bei uns, Christoph? Bei uns gibt's gleich ein Gespräch mit Bernd Hoffmann. Er ist Leiter des Krisenstabes beim Deutschen Roten Kreuz, Krisenstab Golfregion. Wenn du so willst, Offi, das Deutsche Rote Kreuz wird dort sein und wird helfen, der Zivilbevölkerung und vielleicht auch den Gefangenen. Das Gespräch hören wir gleich. In genau 2 Minuten. RTL präsentiert Matthias Reim. Hallo, hier ist Matthias Reim. Ich komme live mit Band am 17.02.91 nach Dortmund. Am 26.02.91 nach Köln. Präsentiert von RTL Radio. Bis dann also, ciao. Verdammt, ich lieb dich, mein RTL. RTL, der Krieg am Golf. Es gibt Gefangene, Kriegsgefangene beim Krieg am Golf. Und Irak droht damit, die Gefangenen nicht entsprechend der Genfer Konvention zu behandeln. Das geht jedenfalls aus Äußerungen des irakischen Botschafters in Frankreich hervor. Für die Betreuung von Kriegsgefangenen ist auch eine internationale Organisation zuständig, nämlich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Am Telefon ist Bernd Hoffmann, Leiter eines Krisenstabes beim Deutschen Roten Kreuz, der sich mit dem Golfkrieg beschäftigt. Herr Hoffmann, guten Morgen. Ist eine Betreuung von Kriegsgefangenen dort zurzeit überhaupt möglich? Sie ist gegenwärtig offensichtlich faktisch nicht möglich, obwohl sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gemäß seinem Mandat darum bemüht. Das IKRK hat in Bagdad noch eine Reihe von Delegierten. Es hat alle am Konflikt beteiligten Parteien vorher eindringlich dazu aufgefordert, die Genfer Abkommen, das ist die völkerrechtliche Grundlage zum Schutz der Opfer von Ostkonflikten, einzuhalten. Es wird abzuwarten sein, ob die Bemühungen des IKRK, das hier in der Tat eine ausschließliche Zuständigkeit hat, erfolgreich sein werden. Was bekommt denn das Internationale Rote Kreuz zurzeit von den Bagdader Behörden gesagt, wenn es anfragt und Gefangene sehen möchte? Ich sagte, dass die Bemühungen gegenwärtig noch laufen. Die Situation der Delegierten in Bagdad ist, wie Sie sich denken können, nicht einfach. Es war ihnen auch bisher faktisch kaum möglich, Kontakt mit den Behörden aufzunehmen, wegen der Kriegssituation. So ist auch beispielsweise der Schutz der Zivilbevölkerung, die Aufgaben, die hier wahrzunehmen, noch nicht einzuschätzen, da genaue Angaben über die Lage, die Situation fehlen. Auch hier wird gehofft, dass in den nächsten Tagen dort mehr Erkenntnisse vorliegen. Sie rechnen aber schon jetzt mit einer Flüchtlingsbewegung von Zivilen. Von wo nach wo wird die gehen? Welche Länder werden hauptsächlich Flüchtlinge aufnehmen müssen? Vielleicht ist noch einmal entscheidend zu sagen, dass die am Konflikt beteiligten Parteien, und das ist auch der Irak, verpflichtet sind nach Völkerrecht, weil sie die Genfer Abkommen unterzeichnet haben, die Bestimmungen zum Schutz der Opfer, das heißt auch der Zivilpersonen, einzuhalten, das heißt auch der Flüchtlinge. Wie groß der Flüchtlingsstrom sein wird, weiß man nicht. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bereitet gegenwärtig im Grenzgebiet zum Iran mit Zustimmung der iranischen Behörden Transitlager vor. Aber bei einer solchen Konfliktsituation sind Fluchtbewegungen größerer Art in der Region überhaupt nicht auszuschließen. Wie ist denn der Beitrag des Deutschen Roten Kreuzes zum Beispiel beim Bau dieser Flüchtlingstransitlager im Iran? Wir arbeiten ausschließlich auf Anforderung und unter der Leitung des IKRK. Wir haben uns bereit erklärt, für ein Flüchtlingslager in der Region bis zu 40.000 Menschen die personellen wie materiellen Vorkehrungen zu schaffen. Andere Rotkreuzgesellschaften haben dies ebenfalls getan. Die internationalen Bemühungen im Roten Kreuz belaufen sich auf etwa die Versorgung von 300.000 Menschen. Wir als Deutsches Rotes Kreuz sind in der Lage, innerhalb der nächsten 36 Stunden Personal und Material in die Region auszufliegen. Das Ganze kostet natürlich auch Geld, und damit Sie, das Rote Kreuz, dieses Geld zusammenbekommt für die Flüchtlingsbetreuung und für die sonstige Arbeit im Kriegsgebiet, gibt es ein Sonderkonto. Sagen Sie jetzt die Nummer noch einmal, Herr Hoffmann. Ja, die Aufwendungen sind enorm. Sie belaufen sich schon jetzt auf etwa 4-5 Millionen D-Mark. Und wir haben ein Sonderkonto eingerichtet unter dem Stichwort Golfkonflikt, dreimal die 41 bei allen Banken und Sparkassen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind hier auch hier auf Spenden dringend angewiesen. Ich bedanke mich bei Bernd Hoffmann, Leiter des Krisenstabes beim Deutschen Roten Kreuz. Noch einmal die Kontonummer 41 41 41 bei allen Banken und Sparkassen. No! Minuten vor neun, das war's von Guten Morgen Deutschland mit Christoph Lemmer. Und Stefan Nowirowski. Warst du schon mal in Portugal, Christoph? Ehrlich gesagt noch nicht, ich wollte schon immer hin. Ja, du musst es aber auch weiterhin selbst bezahlen, denn du darfst nicht mitmachen. Wie ist das so schön, wer hier arbeitet, ist von der Teilnahme ausgeschlossen, anzurufen bei einem Tag wie kein anderer, was jetzt gleich kommt. Da geht's nämlich heute nach Portugal, zusammen mit dem Jochen. Tschüss, bis morgen. Tschüss.